Läuft. Alles klar. Gut. Läuft. Wunderbar. So, dann nochmal an der Stelle kurz nochmal herzlich willkommen. Und wir können direkt einsteigen. Ich bin heute froh, wie schnell wir werden. Das bedeutet, ich mache einen Flux, Top 0 organisatorisches. Hat da jemand was? Scheint nicht so zu sein. Dann gucken wir weiter zu den laufenden Projekten. Themenwoche, bitteschön. Ja, kurz dazu. Wir hatten gestern wieder ein Vorbereitungstreffen, werden uns jetzt regelmäßig montags 22.15 Uhr im Raum AG Energie treffen mit den Fachberaten und wir vom Orga-Team. Wir haben erste Texte gestern diskutiert und insgesamt sollen die Texte für die drei Themenbereiche zum nächsten Mal am 16. Mai dann als Basistexte vorliegen. Hallöli, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. So, gibt es dazu noch Fragen, Bemerkungen? Scheint nicht der Fall zu sein. Wir gehen direkt weiter, Thema Freiheitsserver. Im Westen nichts Neues. Okay, gut. Dann Wahlkampf Mecklenburg-Vorpommern. Ist da jemand da? Ja, ich bin da. Der Landesvorsitzende. Wir haben ein Wahlprogramm beschlossen und das habe ich verlinkt. Es sind 16 Punkte und es passt auf ein Blatt Papier. Und wir haben uns gedacht, die Menschen lesen keine Wahlprogramme. Aber dies ist so kurz und so prägnant, dass wir da vielleicht einen anderen Effekt erzielen können. Und wie krass der Unterschied ist, sieht man, dass die unser Einblatt lang ist und die SPD zum Beispiel 41 Seiten Programm hat und die FDP 80 Seiten Programm aufgeschrieben hat für die Landtagswahl. Und wir planen jetzt gerade oder arbeiten an den Plakaten und eine Aktion mit Plakaten in der Zeit vor dem kostenlosen Plakatieren. Das war's dann. Alles klar, danke dir. Gibt es da Fragen? Ja, braucht ihr irgendwas? Also bisher nicht, sonst melde ich mich sofort. Alles klar, wunderbar. Doch noch eine kleine Frage. Habt ihr im Hintergrund aber höchstwahrscheinlich noch ein bisschen weiter ausgearbeitet, detaillierter ausgearbeitet, sodass ihr am Stand das ausführen könnt, oder? Das haben wir teilweise schon gemacht und wollen wir noch abschließen. Okay. Nächster Punkt auf der Liste, Wahlkampf Berlin. Ist da alles da? Steht was drin von dir, Dennis? Hast du das gerade schon erwähnt und habe ich das überhört? Nee, das habe ich noch nicht erwähnt. Wir haben ja beschlossen, den Wahlkampf in Berlin mit 15.000 Euro zu unterstützen für diesen Piratentag XXL. Und da soll unter anderem eine Hüpfburg in Form eines Piratenschiffes gekauft werden, die auch weiter benutzt werden kann für andere Landtagswahlen und für die Bundestagswahl. Und jetzt hat man so viel Druck gemacht, dass wir schnell überweisen. Und jetzt mauert der Schatzmeister die Anzahlung zu machen, wie Hipburg bestellt wird. Und das ist irgendwie, das macht uns Sorgen. Okay. Gut, ist noch jemand anders aus Berlin da? Scheint nicht der Fall zu sein. Gut, Niedersachsen. Weiter unten dann. Alles klar. Dann GIP-Gruppe Wahlkampfanalyse. Wo ist eigentlich Klaus? Nicht hier. Gut. Wir gehen weiter. Wir sind beim Bund. Astrid, bitteschön. Ja, das ist schnell abgefrühstückt. Tagesgeschäft heißt auf gut Deutsch ein bisschen Orgakram, OTRS etc. Und dann war ja am Wochenende Vorstandsklausur. Darüber werde ich dann noch einen ausführlicheren Bericht schreiben. Wir sind jetzt momentan an der Marina Kassel dran. Und haben dann eben auch noch so einiges durchgesprochen zum Thema Wahlkampfkoordination. Wer macht was, so diese Geschichten. Wie gesagt, das werde ich aber ausführlich noch schriftlich niederlegen und dann im Vorstandsportal veröffentlichen. Das würde hier jetzt ein bisschen zu weit führen. Alles klar, Frage. Ja, mich würde interessieren, was sich so in Berlin tut. Christos hatte ja dann häufiger mal berichtet, auf Veranstaltungen, wo er war oder wenn er mit Journalisten gesprochen hat, etc. Tut sich da gar nichts mehr in Berlin oder wer ist da aktiv? Man hört so wenig. Inwiefern? Also im Moment ist es einfach so, dass die Berliner halt ihre Veranstaltungen machen. Es geht mir nicht um den Landesverband, es geht mir um den BUFO. Ist noch jemand bei den Ausschüssen dabei? Finden die noch statt? Also Christus hatte da immer ein bisschen... Ja, du meinst jetzt beispielsweise den NSA-Ausschuss, ne? Zum Beispiel. Ja, der findet, soweit ich das weiß, momentan nicht statt. Ich weiß aber, dass Christus jetzt geplant hat, demnächst irgendwann mal nach Berlin zu fahren, eben weil das wieder losgeht. Schaut er hier eigentlich auch nochmal vorbei oder? Ich habe ihn lange nicht mehr gehört. Ich sage ihm Bescheid, er soll mal wieder vorbeikommen, okay? Ich glaube, wir vermissen ihn einfach. Bitte? Wir vermissen ihn einfach. Schönen Gruß. Sag ich ihm. So, weitere Fragen? Scheint nicht so zu sein. Okay, dann gehen wir weiter zu Baden-Württemberg. Ich denke, da darf ich an der Stelle an den Altgeist slash Volker geben. Der noch auf Stumm ist. Okay, Moab ist abgestürzt, ist nicht so schlimm. Ich lese nur kurz für die Aufzeichnung vor. Soweit dem Landesvorstand BW bekannt, waren bei der Anti-AfD-Demo in Stuttgart keine Piraten bei den Gewaltaktionen beteiligt. Ansonsten, Volker, von mir erstmal herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist. Falls du danach noch sprechen kannst wieder und noch was zu sagen hast, außer dem, was im Pad steht, dann sag Bescheid, dann sehr gerne. So, nächster Punkt, Bayern. Olaf ist entschuldigt, wie oben vermerkt. Für Berlin, ist da jemand da noch? Scheint nicht der Fall zu sein. Darf ich hier mal einmal kurz eine Anmerkung machen für die Aufzeichnung? Und von mir aus können wir das auch ins Protokoll schreiben. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich an der Stelle so ein bisschen enttäuscht bin von den Berlinern, weil da sehr selten mal jemand da ist und auch nur sehr punktuell. Die haben auch einen Wahlkampf zu führen. Wir möchten sie gerne unterstützen. Und ich denke, das wäre schön, wenn sie sich mal blicken ließen. Ja, dann Brandenburg. Jemand da? Scheint nicht der Fall zu sein. Bremen. Ja, zufällig jemand da. Frage vorab, bin ich gut zu hören oder bin ich zu leise? Alles fabelhaft. Okay, also ich habe schon mal ins Pad eingetragen. Wir haben am 30.05. wahrscheinlich die konstituierende Sitzung des neuen Landesvorstands HB. Dann zu der Sache Öffentlichkeitsarbeit. Die Zusammenarbeit mit Radio Bremen läuft, da komme ich gerade her. Die Lokalpresse versucht uns immer noch tot zu schweigen. Habe ich ja schon letzte Woche gesagt, wir versuchen eben an Strategien zu arbeiten, dass wir auch außerhalb der Lokalpresse eben öffentlich wahrgenommen werden, weil das eben ganz wichtig ist für die Mitgliedergewinnung. Dazu planen und sammeln wir auch Aktionen, ich sehe gerade meinen Rechtschreibfehler, ändere ich gleich, die uns in der Außenwirkung und Außenwahrnehmung der Piraten helfen. Unter anderem werden wir eine LAN-Party in Bremerhaven veranstalten. Es wird eine Rollenspieler-Convention stattfinden, die zwar nicht unter dem Piraten-Label läuft, aber alle auf uns zurückführen werden. Ansonsten, ich hatte eben noch was, habe ich gerade vergessen. Genau, was die Bremer zum Beispiel von uns übernommen haben aus Bremerhaven. Wir hatten damals auch immer diese Filmabende, wo wir uns von der Bundeszentrale für politische Bildung haben Filme zukommen lassen zu bestimmten tagesaktuellen Themen, die wir dann eben an einem Filmabend vorgestellt haben mit anschließender Diskussion mit den Piraten und Interessierten und Sympathisanten. Das ist eigentlich immer gut angekommen, fällt momentan in Bremerhaven flach, mangels Geschäftsstelle, mangels Geld. Aber wir werden das bei Zeiten wieder aufnehmen, sobald wir eine Lokalität haben, wo wir es stattfinden lassen können. Dann noch eine Anmerkung zur letzten Woche. Ich habe mir jetzt das Pad von den Wutze angeguckt mit dieser Kampagnenidee für den Wahlkampf, für den Bundestagswahlkampf. Steht eigentlich alles drin, was ich angemerkt hatte. Ich finde die Idee super und würde das auch gerne umsetzen. Wir sind auf jeden Fall dabei. Ansonsten habe ich aus Niedersachsen heute einen Anruf bekommen aus Delmenhorst. Da werde ich auch hinfahren. Die kriegen natürlich Unterstützung aus Bremerhaven, wie zugesagt. Mehr fällt mir momentan nicht ein. Wenn noch was sein sollte, würde ich es ins Pad noch nachtragen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, bitte. Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann gehen wir weiter. Zu Hamburg. Ist da jemand da? Scheint nicht der Fall zu sein. Hessen. Ja, kann ich ganz kurz machen. Wir hatten jetzt eine Real-Life-LAFO-Sitzung in Marburg gehabt. Wir haben uns zum Ziel gemacht, die Region immer mal wieder zu bereisen und da eine Live-Sitzung zu machen. Es hat Aktionen stattgefunden zum Global Marijuana March, hauptsächlich in Frankfurt. Das ganz normale übliche Tagesgeschäft haben wir drin. Und wir haben jetzt am Wochenende einen Hessen Campus, den wollen wir wiederbeleben. Das ist so eine Arbeitstagung, ähnlich im TDPA in NRW. Aber es wird nur eine kleine Beteiligung sein. Wenn 30 Leute kommen, dann ist es viel. Das liegt im Moment in Hessen an. Ansonsten das Übliche. Danke dir. Gibt es Fragen dazu? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zu Mecklenburg-Vorpommern. Ja, ich kann nur zwei Sachen berichten. Eigentlich sollte ja unser Schatzmeister hier jeden Dienstag auftauchen. Er ist aber aus persönlichen Gründen nur längerfristig verhindert. Gott sei Dank hatten wir vorher schon einen Beauftragten, also den ehemaligen Schatzmeister, überzeugen können, als Beauftragter wirken zu können für die Kasse und haben das Problem erstmal so im Griff bekommen. Zum anderen haben wir beschlossen, dass wir an dem Beitragserinnerungsverfahren des Bundes teilnehmen wollen. Und da ich da keine Ahnung habe, würde ich einfach mal fragen, an wen ich mich da wenden muss. Das steht im Pad schon bereits drunter, der Hinweis auf Hilope und oder Piratenschlumpf. Gibt es da noch was hinzuzufügen von jemandem? Ich bin da leider nicht drin in dem Ding. Nein, der Tipp von Korax ist goldrichtig. Ich glaube, das ist die richtige Adresse. Im Zweifelsfall bin ich auch da. Ja, danke. Alles klar, gut. Dann gehen wir weiter zu Niedersachsen. Ja, Hallöchen, guten Abend, ihr Lieben. Aus Niedersachsen gibt es ein bisschen was zu sagen. Ne? Wir haben jetzt gerade am Sonntag den Regionsvorstand für Hannover und Umgebung gewählt, neu. Das hat uns alles ein bisschen aufgehalten im Wahlkampf, weil das gerade jetzt da reingefallen ist. Aber aus verschiedenen Gründen war das halt nun mal eben so. Da haben wir jetzt, glaube ich, eine ziemlich gute Truppe zusammen. Also es sieht sehr aktiv aus und mehr als vorher. Es sind inzwischen, also ich glaube, wir haben 4 Beisitzer und alle ziemlich energische Leute und das sieht also sehr, im Moment zumindest sehr gut aus. So, wir haben jetzt eine neue Beisitzerin drin, ein Mädel, das erst vor kurzem dazugekommen ist, Entschuldigung, eine Frau, die sehr energisch ist und gute Kontakte an die Uni hat, auch demnächst an der Uni sein wird, längere Zeit und die ganz heiß drauf ist, also Uni-Koordinatorin zu werden. Das heißt wirklich, da was aufzubauen, eine Uni-Gruppe zu organisieren und uns dann das endlich zu verschaffen, was wir die ganze Zeit hier in Niedersachsen überhaupt nicht gehabt haben, mit Kontakt zu den Uni-Gruppen in irgendeiner Form. Also da freuen wir uns alle drauf, wenn das klappt und ja, da wird sich hoffentlich so einiges öffnen und einige Türen, auch für die Wahl. So, dann hatten wir die AV für die letzten Stadtratskandidaten und die letzten Bezirksräte hier in Hannover gleichzeitig auch am Sonntag. Das hat sich auch alles sehr gut angelassen. Ich glaube, es fehlt uns eigentlich nichts Ernsthaftes mehr inzwischen. Wir konnten auch alle Bereiche besetzen, so gut wie. Das war eigentlich ganz gut. Da haben wir uns auch gefreut drüber. Dann haben wir am letzten Wochenende auch den Global Mariana Match gehabt hier in Hannover. Also es waren eine ungeheure Menge von Leuten da, mindestens 100 oder 200. Wenn Thomas jetzt in der Nähe ist, dann wird er bestimmt laut schreien. Nein, es waren mehr. So eine Mini-Love-Parade, so eine große, ein Haufen Lärm und Wumm und eine richtig schöne Party. Und wir waren wirklich also sehr sichtbar vertreten da. Und auch mehr oder weniger die Einzigen. Es waren noch die jungen Grünen da, aber mehr verschreckt als irgendwas anderes mit so kleinen grünen Flecklis, die da rumlaufen. Aber wir waren also schon sehr sichtbar wieder. Das war schön. Also es tut sich ganz gut was hier in der Öffentlichkeit. Die Leute nehmen uns wahr und das kriegt man auch mit. Also ich werde auch öfter angesprochen inzwischen auf der Straße. Du bist da am Pirat, ne? Wir haben dich gesehen, überhaupt. Also es ist, war vorher nicht so. Also es tut sich tatsächlich, zumindest hier in der Gegend, einiges. Dann haben wir heute Morgen an den Protestaktionen gegen die Energiewende, also die umgedrehte Energiewende teilgenommen. Da habe ich einen Link reingesetzt, wenn euch das interessiert. Und halt wieder vernetzt mit diesen gleichen Gruppen, mit denen wir vorher hier die Demo organisiert hatten gegen TTIP, also BUND, Greenpeace, Kampacht und so weiter. Da waren überall Leute von da. Und das ist auch so eine kleine Gruppe, mit der wir inzwischen echt immer enger vernetzt sind. Also ich kenne inzwischen fast alle da drin und es ist eine schöne Zusammenarbeit, muss ich sagen. Also es ist so, dass wir da also wirklich als Teil von den Bündnissen hier wahrgenommen werden und auch als Unterstützer und die Leute mit den Piraten da inzwischen ein ganz eigenes, entspanntes Verhältnis haben. Also ich fand das ziemlich gut bis jetzt. Da kommt auch einiges raus bei. Dann Thema Wahlkampf oder was man unter anderem auch da reinschmeißen kann, da waren ja die vorherigen Teile zum Teil auch mit drin, war eben, dass wir jetzt fürs Wochenende den Christopher Street Day vorbereiten. Das sind ja 2 Tage und am Samstag werden wir da bis Mitternacht oder länger machen auf der Straße, wenn das Wetter schön ist, was ich ja hoffe, angeblich nicht, aber wer weiß, weil da ja auch der Eurovision Song Contest stattfindet und die da vor der Oper bei uns in Hannover eine riesige Leinwand aufbauen und dann, wenn die eigentlichen CSD-Leute weg sind, der größte Teil halt des jungen Volkes da aufschlagen wird und wahrscheinlich eine mächtige Party feiern vor dieser Leinwand und sich diese wunderbare Musik anhören müssen. Dann haben wir letzte Woche einen netten Plan gefasst, der ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber da haben wir uns angefangen, als Projekt eine Bürgerbefragung in Hannover durchzuführen. Also das wird, wenn wir das machen, eine hohe Beteiligung bzw. sehr großes Echo haben, medientechnisch vor allen Dingen. Es geht um eine neue Linie der Straßenbahn in Hannover, wo viel gezankt und gestritten wird, wo jede Partei mehr oder weniger sein eigenes Projekt hat und ihre eigene Linie, die sie da vertritt in der Hinsicht. Das ist Hannover lokal und sehr emotional und da haben wir uns überlegt, dann eben eine richtige, regelrechte Bürgerbeteiligung in Gang zu bringen, wie sie vorher eben oder auch im normalen Ablauf nicht stattgefunden hätte und auch nicht stattfinden würde. Wenn wir das jetzt im Sommer noch machen, denke ich, wird es ziemlich laut werden und uns auch ziemlich ins Gespräch bringen, denke ich. Also das ist so ein ganz schönes Ding. Dann haben wir überlegt, dass wir hier so ein paar Grillpartys organisieren, überall in der Umgebung, einfach Piratenladen ein, kleines Zelt, bisschen Musik und Tralala und Lärm. Und das so irgendwie mehr oder weniger über den Sommer durch bis zur Wahlzeit regelmäßig auch. Es gibt hier so ein paar Ecken, wo wirklich auch jeder vorbeikommt, in einigen Stadtteilen, wo man es durchaus machen kann. Was dabei regelmäßig auch bei rauskommt, kommt ein bisschen darauf an, wie viel von unseren Piraten in den Sommerferien weg sind, die ja leider sehr früh sind, also ab Ende Juni schon. Und wer dann da ist, müssen wir mal gucken, was wir auf die Reihe kriegen. So, dann haben wir Wahlkampfgruppe auf Regionsebene gegründet. Also erst beim vorletzten Treffen, also vorletzte Woche eigentlich. Und in der Gruppe wird jetzt ganz viel entwickelt und ganz viel gesponnen und ganz viele interessante Sachen, die nicht viel kosten, weil viel Geld haben wir ja nicht, dürfen, entwickelt. Und es wird dann Programm bearbeitet so nebenbei. Die Kids haben einen Haufen kreative Ideen hier. Ich sage Kids, weil wir einige Junge eben dabei haben, die auch Lust haben, wirklich was Neues auszuprobieren und zu machen. Und diesen Donnerstag machen wir weiter damit. Mal gucken, was dann jetzt als erstes konkret da draußen steht. Dann haben wir diese Social-Media-Gruppe, die vor einiger Zeit angefangen hat. Die läuft auch sehr gut. Es wird immer besser koordiniert. Unsere Outputs sind mehr oder weniger in eine Richtung inzwischen und auch sehr, ja, also die werden sehr häufig gelesen. Es wird mehr. Kann ich so an den Userzahlen auf unserem Facebook sehen. Ansonsten hatte ich auf Anraten von Astrid das so Vorständetreffen mal geplant. Bis jetzt noch nicht allzu viel gemacht in der Richtung, aber nur mitgekriegt, dass die meisten Vorstände in Niedersachsen unheimlich viel zu tun haben und das wahrscheinlich mit einem gemeinsamen Termin, vor allen Dingen, wenn wir das als Real-Life-Treffen machen, wohl sehr schwierig wird in der nächsten Zeit. Aber ich gebe es nicht auf, das kommt alles. Ja, und das war's dann für heute erstmal und wenn ihr Fragen habt, bitte. Ja, ich hätte einen Punkt. Du hast angesprochen die Zusammenarbeit jetzt bei der Energiewende-Demo unter anderem mit dem BUND. Am 17. und 18. Juni ist die Landesdelegiertenkonferenz des BUND in Hannover. Und Annette und ich, wir sind seit der Studentenzeit auch Mitglied des BUNDs. Ich war jetzt vor kurzem hier auf einer Regionalkonferenz des BUND Ostfriesland und werde als Delegierter den Regionalverband BUND Ostfriesland in Hannover vertreten. So, auch um die mal kennenzulernen. Du könntest mir bei Zeiten nochmal einen Tipp geben, weil mein Thema natürlich in Hannover dann auch Energie ist, mit wem ihr da vernetzt seid in Hannover vom BUND. Weil der oder diejenige wird sicherlich dann in Hannover bei der Landesdelegiertenkonferenz auch dabei sein. Ja, natürlich gern. Also wenn ihr hier seid, erstmal habt ihr einen Ort zum Wohnen, wenn ihr möchtet, wenn ihr bei mir übernachten wollt. Und das zweite ist, die Sibylle ist die Leiterin des BUND Hannover. Und ich werde dich mit ihr zusammenbringen. Ich werde euch, ich kann dir ihre Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse, wenn ich die irgendwo liegen habe, weitergeben und du kannst sie einfach selber kontaktieren. Ja, aber ich glaube, die Übernachtung wird bezahlt hier vom BUND. Dem geht das finanziell nicht so schlecht wie uns. Insofern danke fürs Angebot und Name reicht mir erstmal, weil dann werde ich sie in Hannover treffen auf der Veranstaltung. Ich will mich da nicht zu sehr in den Vordergrund schieben, sondern erstmal auch überhaupt die Leute kennenlernen und mal gucken, weil der BUND bei der einen oder anderen energiepolitischen Frage anscheinend doch noch so ein bisschen weiße Flecken hat, aber da gehe ich vorsichtig ran. Ja, sehr gern. Also da können wir uns noch mal zusammenreden. Der BUND ist energiepolitisch hier nicht so auf dem neuesten Stand, dementsprechend auch die bedingungslose Unterstützung der Windenergie erstmal. Brauche ich dir ja nicht weiter viel drüber zu sagen mit deinem Orange Book und deinen Sachen, die dahinter stehen. Aber da können wir anderes Mal drüber reden. Alles klar, noch weitere Fragen? Scheint nicht so zu sein. Dann als nächstes Nordrhein-Westfalen. Ist entschuldigt. Ah, danke. Dann machen wir direkt weiter mit RLP. Ja. Guten Abend. Bei uns nicht viel Neues. Wir haben jetzt am Freitag eine Real-Life-Sitzung halt nach den neuen LAFO-Wahlen und da müssen wir erstmal gucken, in was für eine Richtung es geht. Und danach wird auch etwas zum Wahlkampf kommen, damit zwar keine richtige Analyse, aber es werden schon ein paar Punkte aufgezählt worden, was gut gelaufen ist und schlecht gelaufen ist, damit die anderen da auch was zur Verfügung haben. Die Real-Life-Sitzung ist in Mainz in der Landesgeschäftle. Das auf die Frage, wo. Das war es auch. Alles klar. Fragen nach RLP? Keine? Gut, dann machen wir weiter mit Saarland. Jörg, bitteschön. Hallo, ja, also wir hatten den Landesparteitag jetzt am Wochenende gehabt, war programmatisch ausgelegt, waren viele Anträge behandelt worden. Die Grundstimmung war soweit okay, nur die, was halt schlecht war, es waren halt sehr wenige Leute da, also wir haben nur 18 Leute gezählt, das wurde natürlich gleich in den Medien dementsprechend verkauft, das ist natürlich sehr übel. Ja, aber wie gesagt, wir arbeiten an dem Problem. Ja, das ist das. Dann werden wir jetzt die ganzen Programmpunkte neu reformieren, zusammentragen. Wir haben auch unser Grundsatzprogramm ein bisschen angepasst an Island. Werden jetzt die Sachen, wie gesagt, ein bisschen straffen, ein bisschen aufbereiten und langsam Richtung Wahlkampf 2017 vorbereiten. Jo. Und ansonsten haben wir reagiert auf die Ankündigung des Bundes bezüglich Steuern, dass da jetzt Strafzahlungen angedacht sind oder geplant sind, wenn man die Steuererklärung, die private, nicht rechtzeitig abgibt. Da haben wir uns dann dementsprechend kritisch geäußert. Ich habe das auch auf die Bundesebene gegeben. Und auch hier der Tipp für die alle lokalen oder beziehungsweise Landesverbände, das könnt ihr auch nochmal aufgreifen und dementsprechend da ein bisschen Druck aufbauen. Ja, das war es im Moment von uns bei Fragen. Okay, dann keine. Dann machen wir weiter mit Schleswig-Holstein. Niemand da scheinbar. Dann ist die nächste Liste Thüringen. Auch niemand da. Dann machen wir direkt mal weiter mit dem Urheberrecht TTIP. Niemand da. Dann kommen wir zur Sozialpolitik. Da steht drin, tut Dinge, ausführliche Bericht nächste Woche. Ich sehe den Gernot auch gar nicht. Das heißt, auch hier sind wir schnell fertig heute. Gesundheit. Auch niemand da, dann Umwelt. Auch niemand da, dann kommen wir zu Energiepolitik. Ja, gerne. Also zum Ersten bin ich jetzt mit Patrick Brey am 20. Mai in Oldenburg. bei diesem Projektmanagement zum Enera-Projekt. Es war noch ein bisschen hin und her, aber das haben wir jetzt terminlich alles auf Uhrzeitmäßig festgelegt. Dann habe ich meinen Termin im Wirtschaftsministerium bekommen am 30. Mai mit dem Referatsleiter Schulz, der für nationalen europäischen Stromnetzausbau zuständig ist. Und ich bin schon gespannt, wie das Gespräch so läuft. Also das Hauptthema ist, dass eben die ganze Region gegen die bisherigen Planungen ist. Also nicht nur die Bürger, sondern auch Verwaltung, Lokalpolitik, einfach alle. Und dass es natürlich nicht sein kann, wenn hier eine ganze Region gegen eine Planung ist, auch alternative Vorschläge macht, dass diese in keiner Weise, zumindest nach außen hin im Moment, berücksichtigt werden. Und da interessiert mich schon, wie die Bundesregierung letztlich das auflösen will. Wir werden im Orangebuch das BMWI massiv angehen, im Hinblick auf eine völlig verfehlte Wirtschaftspolitik, was diesen Bereich Energiewende angeht. Das aber auch vorrechnen, wo die Kritikpunkte liegen. Insofern ist die Demo gegen die jetzt geplante Energiewende aus meiner Sicht, also das, was vorher passiert ist, ist eben auch keine Energiewende gewesen. So, und sich jetzt über das EEG 2016 aufzuregen, geht am Problem eigentlich vorbei. Aber das müssen wir alles noch endgültig aufschreiben und in die Öffentlichkeit bringen. Und dann haben wir da eine Klage auch für gute weitergehende Diskussionen und sicherlich auch kontrovers geführte Diskussionen. Gut, und am 31. Mai bin ich dann mit Annette bei der Jahreskonferenz des Rates für nachhaltige Entwicklung. Mal schauen, also kommt wahrscheinlich auch wieder große Veranstaltung. Mal sehen, wie nachhaltige Entwicklung jetzt auch nach dem Pariser Klimagipfel formuliert wird von der Regierung. Ich bin gespannt, werde dann natürlich auch berichten. Ja, und zum Orangebuch ist immer noch viel Arbeit. Wir sind dabei und wir werden das schaffen. Okay, weitere Fragen? Scheint nicht so zu sein. Dann, ich mache das mal wieder mit der Schnelldurchlauf. Bildung, Forschung, Wissenschaft? Ja, kann ich nur so viel sagen. Wir hatten ja gestern diese Sitzung gehabt für die Themenwochen digitale Infrastruktur. Da habe ich für den Bildungsbereich einige Arbeitsaufträge mitgenommen, die jetzt abgearbeitet werden müssen. Ansonsten läuft das übliche Tagesgeschäft. Und der Rest steht im Pad. Also wie gesagt, es geht um die Vorbereitung, Vision Zukunft, was wir ja vorhaben. Und wie gesagt, das Logfile für die kommende Themenwoche. Okay, gut. Dann weiter geht es, wenn keiner Fragen hat. So. Scheint nicht so zu sein. Dann gebe ich direkt am bestenfalls weiter. Namen zusammen. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit der Orga, mit der Messe-Orga in Berlin, der Mary Jane, Finanzierung, Flyer, Poster, whatever. Das ist im Moment so mein Steckenpferd. Ansonsten arbeiten wir in der AG an einem Arguliner für Cannabis. Wahlen stehen an, ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Wenn wir da mal was Neues auflegen. Ansonsten diese und nächste Woche davor, dahinter finden Global Marihuana Marsch statt. Ich war am Samstag in Köln und hatte da auch einen Redeslot, allerdings nicht für die Piraten, sondern ich bin noch Betreiber des Regionalbüros der Grünen Hilfe. Hab dort einen Slot für die Grüne Hilfe gehabt, hab allerdings ich glaube 8 Stunden am Piratenstand gestanden und konnte auch zwei Mitgliederanträge netten Menschen mitgeben. Ansonsten bin ich am Samstag in Düsseldorf, habe da einen Slot für die Piratenpartei. Das ist der erste Global Marihuana Marsch in Düsseldorf, ich glaube seit 15 Jahren. Ich habe die Veranstalter in Köln kennengelernt, war ein bisschen verunsichert, aber sehr nett. Ja, ich hoffe, dass das eine schöne, knackige Veranstaltung wird, wie die in Köln. Ansonsten habe ich noch einen kleinen Werbeblock für morgen. Wir wollen den dicken Engel wiederbeleben. Ich bin auch Moderator hier auf Mumble, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ist auch nicht wichtig, lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen halt so ein bisschen Mumble wiederbeleben, den dicken Engel wiederbeleben und einfach auch mal zeigen, was Mumble eigentlich für Möglichkeiten hat, die vielleicht einige noch gar nicht wahrgenommen haben. Ja, und vielleicht auch technische Fragen einfach klären. Ja, und die Kira konnten wir überzeugen, mitzumachen. Sie wird das Ding dann auf emotionaler Ebene so ein bisschen moderieren. Das war's von meiner Seite aus. Vielleicht habt ihr noch Fragen. Das war's. Scheint nicht so zu sein. So. Ich frage dann mal invertiert, gibt es noch jemanden, den ich bisher nicht drangenommen habe? Gibt es noch Neuigkeiten oder noch da? Ich hätte gleich zu den Themen noch eine Frage. Ja, dann bitte. Okay, ich sehe bei den Themen, wir haben ja auch das Thema immer wieder Bürgerbeteiligung. Subsumiert ihr das unter Sozialpolitik oder wäre das ein eigener Punkt? Ist das jetzt eine Frage in die Runde an die Polgeps oder an wen? Ja, generell, weil ich den Punkt Bürgerbeteiligung vermisse. Wir werden am 12. Mai hier in Bremerhaven wieder einen quasi Unterausschuss einrichten im Kommunalparlament, der allerdings nicht mehr Unterausschuss heißt, aus rechtlichen Gründen, sondern Arbeitskreis. Aber es geht eben um das Thema Bürgerbeteiligung. Die Bürger öfter und mehr beteiligen, auch außerhalb der Wahlkampfzeiten bei Entscheidungen, die mitzunehmen, denen mehr Mitwirkungsmöglichkeiten zu ermöglichen. Und deswegen, ich sehe zwar die ganzen verschiedenen Themen, aber Bürgerbeteiligung in Partizipation sehe ich da so nirgends. Deswegen die Frage. Ja, da haben wir ja keinen Themenbeauftragten in dem Sinne. Wenn sich an der Stelle bei dir was tut, einfach in deinem Bericht erwähnen, das ist wichtig. Gut, dann werde ich bei der nächsten Folgeabsetzung dann berichten, wie es in dem Arbeitskreis aussieht und was sich in Sachen Bürgerbeteiligung tut. Fabelhaft. Ja, außerdem ist Wutze heute da. Kannst du sprechen, Wutze? Aber sicher dort. Das ist doch schön. Ich habe ja letzte Woche in das Protokollpad schon mal dieses Arbeitspad von Wutze gepastet, weil ich ja auch gesagt hatte, hier guckt mal, Idee für so ein bisschen Guerilla-Wahlkampf. Und schaut euch das mal an. Und jetzt konnte ich Wutze doch breitschlagen, Mumble zu installieren und das mal selber ein bisschen vorzustellen. Mache ich doch glatt. Ja, neuestes Betriebssystem muss nur sein, von daher. Nehmt es mal nicht übel, ich habe heute etwas im Kopf, ich bin ein bisschen erkältet. Das sind zwei Pads. Das eine Pad ist das Ur-Pad, das ist etwas über ein Jahr alt mittlerweile. Das zweite Pad habe ich letzte Woche gemacht und habe es noch ein bisschen konkretisiert mit ein paar Vorschlägen, Ideen. Aber wie ihr seht, ich bin da kein Profi. So, folgendes. Kilroy ist sogar zu DDR-Zeiten eine bekannte Größe gewesen. Zumindest ist diese Person bekannt gewesen, nicht aber sein Name. Also schön malen, zeichnen etc. pp. Gehörte zur Pop-Art in den 70er, 80er Jahren definitiv. Und den Rest zu diesem Typen könnt ihr dann auch auf Wikipedia lesen. Das Schöne an Kilroy steht eingangs im ersten Pad. Das ist definitiv frei. Das heißt, wir müssen uns dort nicht auf Lizenzen einlassen, weil es ist irgendwann mal entstanden. Und dieses Vieh ist von Anfang an der Kontrolleur des Datenschutzes gewesen. Weil Kilroy, es war in den Anfängen, in den Ende 30er, Mitte 30er Jahre, etwa so die Drehung in den USA, auf vielen, vielen Toiletten zu sehen. Also das nur mal so nebenher. Ja, wir könnten das Ding nutzen. Zum einen ist es halt so, dass wenn Wahlkampfplakate gemacht werden, die meistens kunterbunt sind. Und damit fallen wir einfach nicht auf. Wir gehen im Großen einerlei unter. Und da dachte ich mir, hey Leute, das Vieh wäre eigentlich eine vernünftige Geschichte. Zum einen, es ist schwarz-weiß, also im Grunde genommen, man kann in der Tat back to the roots sagen, wir die Piraten in Monochrom, wir fangen an oder wie auch immer, da kann man sich ganz, ganz viel zu einfallen lassen. Mit dazu kommt, oder was man halt auch machen kann, man kann virales Mark mitmachen. Das Ding ist so drollig. Ich habe das hier bei mir mal so ein paar Leuten gezeigt, insbesondere auch Kindern. Und die waren sowas von cool drauf und wollten das Vieh gleich mit Kreide auf der Straße nachzeichnen. Mit anderen Worten, so wie wir es schaffen sollten, das Ding in der Tat irgendwo in das Straßenbild zurückzubringen, dürfte Kilroy in dem Zusammenhang in der Tat 1000-fach zu sehen sein. Das heißt, wir haben kostenlos Werbung, sage ich jetzt mal so ganz salopp, so nach dem Motto, ups, hier war ja schon wieder ein Pirat. Man kann eine ganze Menge damit machen. Wie gesagt, im ersten Patch steht ja, stehen so ein paar konkrete Beispiele. Dann nach dem Motto, Kilroy war hier, dass man dort in der Tat eine Deutschlandtour macht mit dem Piraggio und einfach zeigt, hey, in den Gemeinden passiert was, in den Gemeinden passiert nichts, dass man sich lobend aus auch kritisierend mehr oder weniger hervortun kann bei den einzelnen Gemeindeämtern, weil es ist ja nur doch ziemlich unterschiedlich, was da so in den Ländern passiert. Wenn ich jetzt mal vergleiche, Heilbronn und Dortmund. Die Heilbronner sind mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit auf Twitter einfach nur grandios. Die Dortmunder, die pennen immer noch. Die sind in ihrem, naja, in ihrer Ecke halt gefangen. Und da kann man schon eine ganze Menge mitmachen. Was dort als Zusatz noch ist, ich weiß es nicht. Da fehlt mir die Erfahrung. Aufgrund dessen, im Normalfall ist es so, ein Druck in Schwarz-Weiß ist meistens billiger als ein Vollfarbdruck. Ich weiß nicht, ob sich das bei den Plakaten genauso widerspiegelt. Das heißt, wir könnten sogar zusätzlich noch Strom sparen. Ja, natürlich, ich meine Geld sparen. Und ob wir das jetzt komplett bedrucken, diese Sprechblasen und so weiter, oder ob wir sie freilassen, ist im Grunde genommen, kann man drüber nachdenken, weil so hätte man in der Tat die Möglichkeit, den Kreisverbänden oder Landesverbänden leere Plakate zu schicken, also ohne diesen Spruch, und man kann sie regional anpassen. Das heißt, man kann wirklich regionale Geschichten mit einbauen, ohne jetzt großartig immer auf Bundespolitik abzuzielen und so weiter. Also es ist halt so eine relativ flexible Geschichte. Man kann sowohl als auch, ich sage dann immer nur, entdecke die Möglichkeiten. Was noch? Ja, ich glaube, das war's erstmal, weil der Rest steht soweit, wie ich dort eigentlich alles aufgeschrieben. Jetzt ist es im Grunde genommen nur darüber nachzudenken, lohnt sich's, kann man's machen, wie kann man's machen und so weiter. Aber ich denke mal, da ist zumindest sind die ersten Schritte schon mal dort, um zu sagen, das sollte funktionieren. Darf ich kurz dazu fragen? Ja, sehr gerne. Die Berliner haben ja Landtags- oder Senatswahl im September und es ist schon ein bisschen Tenor, dass wir sagen, also wenn die Berliner das jetzt nicht schaffen, wieder in den Senat zu kommen, dann wird es auch für die Bundespartei schwierig. Das scheint mir eigentlich eine sehr interessante Aktion schon für den Berliner Wahlkampf zu sein. Und die sind ja sehr kreativ in Berlin. Gibt es den Gedanken schon? Bist du in Kontakt mit den Berlinern? Nein, ich bin bisher noch mit gar keinem in Kontakt getreten dazu, weil die Idee einfach lange, lange Zeit bei mir vor sich hingeköchelt hat. Und was ist einfacher für mich, das hier in so einer Runde zu kurz zu erklären, statt es dann, sag ich jetzt mal so, bei 15, 16 Landesverbänden jeweils einzeln zu erklären und das musst du machen und das und das. Von daher ist mir das hier die liebste Geschichte. Wie schnell sich sowas umsetzen lässt, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe mit Plakatedrucken bis dato noch nie was zu tun gehabt. Also ich glaube, dass die Berliner das, wenn ihnen die Idee gefällt, und ich würde davon ausgehen, das ganz schnell umsetzen. Das ist, glaube ich, gar kein Thema. Und bist du bereit, mit Bruno Kramm darüber mal zu reden? Klar. Die Kontaktadresse findest du unter Themenbeauftragter TTIP Urheberrecht. Also ich fände es sehr gut, wenn ihr euch unterhaltet, weil ich glaube, die Störer vor 5 Jahren und so haben ja ihre Funktion in Berlin hervorragend erfüllt, aber eigentlich brauchen die jetzt ein neues Instrument und das könnte ich mir da wirklich sehr gut vorstellen. Wozu bist du so nett und pastest die beiden Padlinks nochmal in dieses Pad hier? Ich gebe mir Table. Warte mal, ja, ich gebe mir Mühe. Ja, mach einfach unten da unter Informationen da 225 oder so. Mach ich noch rein. Ich bin hier nur an 2 verschiedenen PCs, also das ist alles ein bisschen, ja. Kompliziert. Wenn ich mich kurz dazu melden darf, ich habe ja schon letzte Woche nach der Poll-Gap-Sitzung mir dann das Pad angeguckt, was verlinkt war. Und eigentlich stand da genau das drin, was ich auch schon im Pad geschrieben hatte. Ich finde die Idee super. Genauso was brauchen wir, ich denke, auch gerade schon im Wahlkampf. Wir müssen eben sehen, dass wir als erstes damit rauskommen, dass immer irgendwie eine Querverbindung zu den Piraten gezogen wird, auch wenn es nicht direkt draufsteht. Das heißt, wenn Leute diese Guerilla-Kampagne wahrnehmen, dass sie sofort wissen, das sind Piraten. Finde ich ganz, ganz wichtig. Ich finde die Idee super und ich würde es auf jeden Fall so schnell wie möglich gerne umgesetzt sehen. Eine Sache noch, weil die habe ich vergessen und die ist in meinen Augen die wichtigste überhaupt. Eine Karikatur, wie in dem Zusammenhang oder wie in dem Fall, der kann man eigentlich alles in den Mund legen. Jedes verflickte Wort, sage ich jetzt mal so. Und das wird im Grunde genommen nie zu einem Shitstorm gegen eine Person führen, sondern es ist eine Karikatur. Und wenn man Karikaturen sieht, hat man per se eigentlich schon immer mal ein Lächeln auf den Lippen und nimmt das Ganze, ich will jetzt nicht sagen, nicht ganz ernst, aber man betrachtet es aus einem gänzlich anderen Winkel. Und ich denke mal, das wäre eine ziemlich interessante Geschichte, weil man kann Seko und Co. mit Sicherheit Dinge nicht frei aussprechen lassen, aber so ein Typen da, es ist eine Karikatur. Ja, gibt es denn hier im Raume und auch unter den Zuhörern Menschen, die mit Wutze zusammen das mal so komplett ausarbeiten würden, dass wir es tatsächlich wirklich nur noch den Piraten in die Hand drücken müssen und sagen müssen, guckt mal hier, so machen wir es. Also ich würde jetzt irgendwas zusagen, was ich nicht einhalten kann, aber was ich hier zusagen kann, ist, ich gucke mir bis nächste Woche beide Pads an und werde dann nächste Woche mehr dazu sagen, ob ich mich damit Wutze zusammensetzen mag und ihn unterstützen mag oder ob ich das zeitlich nicht schaffen werde. Okay. Ich hoffe ja mal sehr, dass sich dann auch noch mehr Leute melden. Ihr könnt mir dann auch gerne schreiben, also ist kein Problem. Ich verknote also euch dann. Wie gesagt, die Berliner sind doch im Wahlkampfmodus. Und so schräg wie die Truppe manchmal ist, ist das aus meiner Sicht ein ideales Instrument für die. Ja, nein, aber so generell kann man es dann ja auch ein Stück weiter ausarbeiten auch noch. Einfach, dass man es schon mal in der Tasche hat. Das ist ja immer schön. Die Niedersachsen können das bestimmt auch ganz gut brauchen. Was sagst du, Adam? Jo, klar. Ja, also es wäre schön, wenn wir es bis nächste Woche hinkriegen könnten, dass da so ein 3-4-Leute-Trupp da ist, der da einfach mal dran rumpuzzelt und das richtig ausarbeitet. Das wäre schön. nicht so zu sein. Gut, dann hat jemand was dagegen, wenn ich dann an dieser Stelle bereits die Sitzung beende? Nein. Gut, dann soll das so sein. Dann danke ich euch allen sehr fürs Kommen. Waren wir heute schnell durch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis nächste Woche.